etwa 800 Meter lang. Und wie lang waren die Züge? Sie nahmen oft 2/3 der Länge ein. Und wo wurden die Aussonderungen vorgenommen? In der Mitte der Rampe. Wo standen die Menschen aufgestellt? Sowohl auf dem oberen Abschnitt als auch auf dem unteren. Und wie breit war die Rampe? Etwa 10 Meter. Dort standen die Menschen in 2 Gruppen nebeneinander. Jede Gruppe in Reihen zu 5. Wir bezweifeln, dass es möglich war, sich in diesem Gedränge mit Packarbeitern in der Nähe der selektierenden Offiziere aufzuhalten. Angeklagter Dr. Frank, haben Sie an den Aussonderungen teilgenommen? Ich war lediglich als Ersatzmann zum Rampendienst eingeteilt worden. Meine Aufgabe war, eintreffenden Zahnärzten ihre Ausrüstung für die Häftlingszahnstation abzunehmen. Die Zahnärzte und Zahntechniker hatte ich sodann zu registrieren und einzukleiden. Wenn es vorkam, dass einer antrat, der nur so gesagt hatte, er sei Dentist, dann ließ ich ihn nicht zurückschicken. Wir brauchten ja auch Leute zum Putzen. Haben Sie sich nie darum bemüht, vom Rampendienst entbunden zu werden? Ich war deshalb beim Standortarzt Dr. Würz vorstellig. Ich bekam nur zur Antwort, der Dienst im Lager ist Frontdienst, jeder Weigerung wird als Fahnenflucht bestraft. Haben Sie Transporte zu den Gaskammern begleitet? Nein, die Begleitfunktionen wurden von Wachmannschaften übernommen. Ich persönlich habe alles getan, um den Häftlingen Hilfeleistungen zukommen zu lassen. In meiner Station machte ich ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich. Sie hatten maßgeschneiderte Anzüge und sie brauchten sich das Haar nicht scheren zu lassen. Angeklagter Dr. Schatz, haben Sie an Aussonderungen teilgenommen? Ich hatte nie etwas damit zu tun. Wenn ich zur Entgegennahme von Medikamenten oder ärztlichen Instrumenten auf die Rampe befohlen wurde, habe ich nach Möglichkeit versucht, mich zu drücken. Ich war überhaupt nur aus Zwang ins Lager gekommen. Ich war von einer Heereszahnstation abkommandiert. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich ein ausgesprochen freundschaftliches Verhältnis zu den Gefangenen unterhielt. Angeklagter Dr. Lukas, was hatten Sie auf der Rampe zu tun? Ich war dort nicht im geringsten aktiv. Ich habe immer wieder gesagt, ich bin Arzt, um Menschenleben zu erhalten, nicht um Menschen zu vernichten. Auch mein katholischer Glaube ließe nichts anderes zu. Als man mich zwingen wollte, sagte ich, dass ich körperlich nicht könne. Ich täuschte Krankheiten vor und versuchte so schnell wie möglich zur Truppenunterkunft zurückzukommen. Ich wandte mich an meinen alten Vorgesetzten. Der antwortete mir, ich hätte alles zu tun, um nicht unangenehm aufzufallen. Auf einem Urlaub sprach ich sowohl mit einem befreundeten Erzbischof als auch mit einem hohen Juristen und beide sagten mir, unmoralische Befehle dürften nicht befolgt werden. Jedoch ginge dies nicht so weit, dass man dabei sein eigenes Leben gefährden müsse. Wir stünden im Krieg und da käme eben manches vor. Herr Dr. Lukas, welche Krankheiten simulierten Sie denn, wenn Sie zur Aussonderung befohlen wurden? Ich täuschte Gallenkolik vor oder eine Magengeschichte. Hat man sich nicht gewundert, dass Sie Ihre Kolik immer erst auf der Rampe bekamen? Da gab es nie Schwierigkeiten. Mein passiver Widerstand war die einzige Möglichkeit, mit den Dingen so wenig wie möglich zu tun zu haben. Ich weiß auch heute noch nicht, wie ich es damals anders hätte machen sollen. Und wenn Sie mit den Dingen zu tun hatten, was machten Sie da? Nur in 3 bis 4 Fällen halfen mir meine Weigerungen nichts. Ich erhielt den Befehl, auf die Rampe zu kommen, unter der Drohung, auf der Stelle abgeführt zu werden, wenn ich dem Befehl nicht nachkäme. Was das bedeutete, war unmissverständlich. Und da nahmen Sie an den Aussonderungen teil? Ich hatte nur arbeitsfähige Menschen auszusuchen und ich habe so ausgesucht, dass auch viele nicht arbeitsfähige mit ins Lager kamen. Und die übrigen? Die wurden von anderen beiseite geführt. Keineswegs kann es als strafbare Handlung bezeichnet werden, wenn diensthabende Ärzte Häftlinge für das Lager auswählten. Dass sie dadurch nur die Zahl der Opfer um die Anzahl der als arbeitsfähig Befundenen verringerten. Was geschah mit dem Gepäck der Eingetroffenen, nachdem die Aussonderungen vorgenommen worden waren? Es wurde zum Effektenlager gebracht und dort sortiert und aufgestapelt. Wie groß war das Effektenlager? Es bestand aus 35 Baracken. Können Sie Angaben machen in Bezug auf die Werte und Mengen des erfassten Gutes? Indem man den Häftlingen vor der Deportierung geraten hatte, so viel wie möglich an Wertgegenständen, Wäsche, Kleider, Geld und Werkzeugen mitzunehmen, unter dem Vorwand, dass dort, wo sie angesiedelt werden sollten, nicht zu bekommen sei, nahmen alle ihren letzten Besitz mit. Vieles wurde schon auf der Rampe bei den Vorsortierungen herausgenommen. Die aussondernden Ärzte nahmen nicht nur Gebrauchsgegenstände an sich, sondern auch Schmuckstücke und Valuten. die sie kofferweise für sich zurückstellten. Und dann nahmen sich die Wachmannschaften und die Mitglieder des Zugpersonals das ihre. Auch für uns fiel immer etwas ab, mit dem wir später Tauschgeschäfte betreiben konnten. In der Effektenkammer ergaben sich bei der Zusammenrechnung Milliardenwerte. Können Sie uns Angaben machen über die genauen Werte des von den Häftlingen übernommenen Gutes? Nach einem Abschlussbericht über die Zeit zwischen dem 1. April 1942 und dem 15. Dezember 1943 beliefen sich die erfassten Geldmittel, Devisen, Edelmetalle und Juwelen auf 132 Millionen Mark. Wozu noch 1900 Waggons voller Spinnstoffe kämen im Wert von 46 Millionen. Da stand noch ein Jahr der größten Transporte bevor. Wer übernahm diese Werte? Die Güter würden weitergeleitet an die Reichsbank bzw. das Reichswirtschaftsministerium. Der Schmuck wurde eingeschmolzen, Uhren zum Beispiel, kamen an die Truppen. Kam es auf der Rampe nie zu Widersetzlichkeiten? Die Ankommenden waren den Bewachern zahlenmäßig um das Vielfache überlegen. Sie wurden von ihren Familienmitgliedern getrennt, der Besitz wurde ihnen genommen. Wehrten sie sich nicht? Sie wehrten sich nie. Warum wehrten sie sich nicht? Die Ankommenden waren erschöpft und ausgehungert. Sie hofften nur, dass sie endlich zur Ruhe kämen. Ahnten sie nicht, was ihnen bevorstand? Wie sollten sie es sich vorstellen, dass sie praktisch nicht mehr existierten? Ein jeder glaubte noch daran, dass er überleben konnte. Als wir über die Gleise gegangen waren und vor dem Lagereingang warteten, hörte ich, wie ein Häftling zu einer Frau sagte, der Rote Kreuzwagen fährt nur das Gas zu den Krematorien. Dort werden eure Angehörigen getötet. Die Frau begann zu schreien. Ein Offizier, der die Worte gehört hatte, wandte sich an sie. Er sagte, aber gnädige Frau, wie können Sie einem Häftling glauben? Das sind doch alles Verbrecher und Geisteskranke. Sind Sie doch die abstehenden Ohren, die kahlgeschorenen Köpfe. Wie können Sie auf solche Leute hören? Frau Zeugin, erinnern Sie sich, wer dieser Offizier war? Ich sah ihn später wieder. Ich arbeitete als Schreiberin unter ihm in der politischen Abteilung. Sein Name ist Broad. Können Sie uns den Angeklagten Broad zeigen? Dies ist Herr Broad. Was geschah mit dem Häftling? Ich hörte, dass er für Verbreitung von grünen Nachrichten zu 150 Stockschlägen verurteilt wurde. Er starb daran. Angeklagter Broad, haben Sie etwas dazu zu sagen? Der Fall ist mir nicht erinnerlich. So viele Schläge wurden bei uns nie verabfolgt. Obgleich unser Gepäck zurückgeblieben war und wir getrennt worden waren von unseren Familienmitgliedern, gingen wir noch ohne Misstrauen durch das Tor zwischen den Stacheldrähten. Wir glaubten, dass unsere Frauen und Kinder jetzt drüben zu essen bekämen und dass wir sie bald wiedersehen dürften. Dann aber sahen wir hunderte von zerlumpten Gestalten, viele bis aufs Skelett abgemagert. Da verging uns die Zuversicht. Wir wurden in eine Waschbaracke getrieben. Wir mussten uns ausziehen und alles, was wir noch besaßen, wurde uns abgenommen. Anschließend bekamen wir die Nummer in den linken Unterarm tätowiert. Wie wurde die Tätowierung ausgeführt? Mit Nadelstempeln wurden uns die Ziffern in die Haut gestochen, dann wurde Tusche hineingerieben. Die Haare wurden uns abgeschoren, wir kamen unter kalte Duschen. Zum Schluss wurden wir eingekleidet. Woraus bestand die Kleidung? Aus einer löchrigen Unterhose, einem Unterhemd, einer zerrissenen Jacke, einer geflickten Hose, einer Mütze und ein paar Holzschuhe. Dann begaben wir uns im Laufschritt zu unserem Block. Wie sah der Block aus?

der sich jeden Tag mit nie erlahmender Aufmerksamkeit seinen Fußbreitboden eroberte. Die Unfähigen, die Trägen im Geiste, die Milden, die Verstörten und Unpraktischen, die Trauernden und die, die sich selbst bedauerten, die wurden zertreten. Am ersten Morgen standen wir beim Appell. Es regnete. Wir standen stundenlang und sahen, wie hinter den Stacheldrähten auf der anderen Seite der Rampe Frauen auf die Lastwagen geprügelt wurden. Sie waren nackt und schrien zu uns Männern hinüber. Sie erwarteten Hilfe von uns. Doch wir standen nur da und zitterten. Wir konnten ihnen nicht helfen. Ich kam in eine Baracke, die war voll von Leichen. Da sah ich, dass sich etwas rührte zwischen den Toten. Es war ein junges Mädchen. Ich habe es herausgezogen auf die Lagerstraße und gefragt, wer bist du? Wie lange bist du hier? Ich weiß es nicht, sagte sie. Warum liegst du hier zwischen den Toten? Fragte ich sie. Da sagte sie, bei den Lebenden kann ich nicht mehr sein. Am Abend war sie tot. Wir mussten Gräben ausheben. Viele Frauen brachen unter den Schaufeln mit Lehm zusammen. Wir standen bis zur Hüfte im Wasser. Die Bewacher schauten uns zu. Es waren ganz junge Leute. Eine Frau wandte sich an den Kommandoführer. Herr Hauptmann, rief sie, ich kann doch so nicht arbeiten, ich bin schwanger. Und da lachten die Leute. Und einer drückte sie mit seiner Schaufel so lange unter das Wasser, bis sie ertrunken war. Ich hörte, wie ein Wachmann sich über den Draht mit einem 9-jährigen Jungen unterhielt. Du weißt ja schon ziemlich viel für dein Alter, sagte der Mann. Der Junge erwiderte, ich weiß, dass ich viel weiß. Und ich weiß auch, dass ich nichts mehr dazulernen werde. Er wurde zusammen mit etwa 90 Kindern auf die Lastwagen verladen. Als die Kinder sich sträubten, rief er, steig noch aufs Auto. Ihr habt doch gesehen, wie unsere Eltern und Großeltern abgefahren sind. Steig noch auf, dann werdet ihr sie wiedersehen. Und als sie fuhren, hörte ich, wie er dem Wachmann noch zurief. Es wird euch nichts geschenkt werden. Morgens erhielt jeder einen halben Liter Brühe. Die Brühe enthielten Kaffee, Ersatzmittel. Dazu gab es 5 Gramm Zucker. Manche hatten vom Abend vorher noch ein Stück trockenes Brot. Mittags wurde Suppe ausgegeben. Die Suppe war aus Abfällen von Kartoffeln, Rüben und Kohl gekocht, mit einem minimalen Zusatz von Fleisch oder Fett. Bei der Ausgabe stritten die Häftlinge sich nicht darum, wer zuerst seinen Schlag abholen durfte, sondern wer zum Schluss an die Reihe kam. Das erste Drittel der Suppe bestand aus Wasser. Erst unten trieb etwas Nährendes herum. Abends, nach dem Appell, erhielt jeder sein Stück Brot von 300 bis 350 Gramm und verschiedene Zulagen, etwa 20 Gramm Wurst, 30 Gramm Margarine oder ein Esslöffel Rübenmarmelade. Oft gab es nur die Hälfte der Zulage oder sie fiel ganz aus, weil das Lagerpersonal von den Wachmannschaften an bis zum Kommandanten sich selbst unbehindert Lebensmittel aus den Häftlingsmagazinen holte. Herr Zeuge, wie viel Kalorien betrug im Durchschnitt die tägliche Verpflegung? Etwa 1000 bis 1300 Kalorien. Im Zustand der Ruhe kommt der Körper mit 1700 Kalorien aus. Ein Schwerarbeiter braucht etwa 4800. Da alle schwer arbeiteten, waren die letzten Reserven bald verbraucht. Je nach dem Stadium des Hungers wurden die Bewegungen langsamer, weil keine Kraft mehr da war, den eigenen Körper zu tragen. Die körperliche Abzehrung war von einer geistigen Erschöpfung begleitet, die bis zum völligen Schwund des Interesses an den Geschehnissen führte. Ein solcher Häftling konnte seine Gedanken nicht mehr konzentrieren. Sein Erinnerungsvermögen schwand so weit, dass er oft nicht mehr seinen eigenen Namen nennen konnte. Im Durchschnitt vermochte ein Häftling nicht länger als 3 bis 4 Monate zu leben. Herr Zeuge, wie war es möglich, dass Sie selbst überlebten? Überleben konnte nur der, dem es während der ersten Wochen gelang, irgendeinen Innendienst zu bekommen, sei es durch eine Spezialistentätigkeit oder durch die Ernennung zu einer Hilfsfunktion. Für einen Funktionshäftling, der sich darauf verstand, seine Vorzugsstellung auszunutzen, war im Lager praktisch alles zu erhalten.

hatten wir noch den Rampendienst zu machen. Das genügte uns. Herr Direktor, ich will doch einfach nur in Frieden leben. Habe ich das nicht gezeigt in den vergangenen Jahren? Ich war Krankenpfleger und ich war beliebt bei meinen Patienten. Die können das bezeugen. Papa Kaduk nannten sie mich. Sagt das nicht alles? Soll ich jetzt dafür büßen, was ich damals tun musste? Alle anderen haben es auch getan. Je besser es einem gelang, seine Untergebenen herabzudrücken, desto sicherer war seine Position. Ich sah, wie sich das Gesicht der Blockältesten veränderte, wenn sie mit einer Vorgesetzten sprach. Da war sie munter und liebenswürdig. Und dahinter spürte man ihre Furcht. Manchmal wurde sie von der Aufseherin wie die beste Freundin behandelt und genoss viele Freiheiten. Aber hatte die Aufseherin nur einmal schlecht geschlafen, konnte die Bevorzugte von einem Augenblick zum anderen gestürzt werden. Und sie hatte schon alles durchgemacht. Ihre Angehörigen hatte man vor ihren Augen niedergeknallt. Sie hatte zusehen müssen, wie man ihre Kinder ermordete. Sie war abgestumpft, wie wir anderen auch. Und sie wusste, war sie einmal untergetaucht, half ihr keiner. Und eine andere an ihrer Stelle schlug weiter. So schlug sie uns, weil sie oben bleiben wollte. Um jeden Preis. Die Frage, was Recht und was Unrecht, bestand nicht mehr. Für uns galt nur das, was uns im Augenblick nützlich sein konnte. Nur unsere Herren konnten es sich leisten, Launen zu haben und sogar Rührung zu zeigen oder Mitleid und Pläne zu schmieden für die Zukunft. Der Lagerarzt Dr. Rode ließ mich in seiner Abteilung arbeiten. Er erfuhr, dass wir in der gleichen Stadt studiert hatten und fragte mich, ob wir einander nicht begegnet wären. Im Ritter, wo er manches Glas Wein getrunken habe. Und ich dachte, schön. Wenn du willst, so bestätige ich es dir. Und so erinnerte ich ihn an seine Jugend. Und er sagte, nach dem Krieg werden wir dort wieder beisammensitzen. Dr. Mengele sandte einer Schwangeren Blumen. Und die Frau des Kommandanten schickte mit Grüßen eine selbstgestrickte Säuglingsjacke in die Kinderbaracke, in der es einem anderen eingefallen war, Zwerge an die Wand malen zu lassen und eine Sandkiste aufzustellen. Und Dr. Mengele kam in seiner Fashion-Art, die Daumen in Bauchriemen steckend. Freundlich lächelte er den Kindern zu, die ihn Onkel nannten, bevor sie in seinem Laboratorium zerschnitten wurden. Doch da gab es auch einen, der hieß Flacke. In dessen Abteilung starb keiner an Hunger. Dort gingen die Häftlinge in sauberen Kleidern. Herr Sanitätsdienstgrat, sagte ich zu ihm, für wen tun Sie das, was Sie hier tun? Einmal werden doch alle verschwinden müssen, denn es darf keinen einzigen Zeugen geben. Und da sagte er, genügend werden unter uns sein, die dies zu verhindern wissen. Sie wollen damit sagen, Frau Zeugin, dass es an jedem Einzelnen der Bewacher lag, sich gegen die Verhältnisse zu wehren und diese zu verändern? Eben das wollte ich damit sagen. Normal reagieren konnte man nur in den ersten Stunden. Wenn man erst einmal eine Zeit lang dort war, war es nicht mehr möglich. Geriet man in das Reglement hinein, war man gefangen und musste mitmachen. Herr Zeuge, Sie waren als Arzt zur Seuchenbekämpfung angefordert worden. Zwischen dem Lagerpersonal und deren Familien waren Fälle von Fleckfieber und Typhus aufgetreten. Ich hatte mich auf Anweisung des Hygieneinstituts ins Lager zu begeben. Es handelt sich also nicht um Behandlung von Häftlingen? Nein. Gewannen Sie einen Einblick in die Zustände des Lagers? Gleich bei meiner Ankunft sagte der Chef des Laboratoriums zu mir, das ist alles neu für dich und halb so schlimm. Wir haben nichts mit der Liquidierung von Menschen zu tun und es geht uns auch nichts an. Wenn du nach 14 Tagen nicht mehr hierbleiben willst, kannst du wieder gehen. Mit dem Vorsatz, das Lager nach 2 Wochen zu verlassen, trat ich meine Arbeit an. Nach einigen Tagen schon befahl mir der Standortarzt Dr. Wirz, an Aussonderungen auf der Rampe teilzunehmen.

manchmal, wenn einer ein Stück Brot gestohlen hatte. Oder wenn er dem Befehl zu schnelleren Arbeit nicht gleich nachgekommen war. Oft genügte es auch, wenn ein Spitzel den Betreffenden denunziert hatte. Es gab einen Spitzelbriefkasten. Da konnten einfach Zettel eingeworfen werden. Wegen derartigen Lappalien wurde ich nie tätig. Wir hatten in der politischen Abteilung ausschließlich mit Widerstandshandlungen zu tun. Frau Zeugin, wie oft haben Sie gesehen, dass Häftlinge nach dem Herunternehmen von der Maschine starben? Mindestens 20 Mal. In mindestens 20 Fällen können Sie dafür bürgen, dass in Ihrer Gegenwart der Tod eingetreten ist? Ja. Es entspricht der Wahrheit, dass die Zeugin bei uns Dolmetscherin war. Jedoch ist sie nie bei verschärften Vernehmungen zugegen gewesen. Bei solchen Gelegenheiten waren überhaupt nie Damen dabei. Damen? Das kann ich heute wohl sagen. Frau Zeugin, haben Sie einen der hier anwesenden Angeklagten beim Austeilen von Schlägen gesehen? Ich habe Boger in Hemdshemden gesehen mit dem Schlaginstrument in der Hand. Und ich sah ihn oft blutig herauskommen. Einmal hörte ich, wie Broert zu Lachmann, einem Mitglied der politischen Abteilung, sagte, weißt du, Gerhard, es hat gespritzt wie aus einem Biest. Dann gab er mir seinen Rock, dass ich ihn reinigte. Die Herren waren selbst immer auf Sauberkeit bedacht. Burgers Stiefel habe ich einmal putzen müssen. Was war da? Da war draußen ein Lastwagen vorgefahren mit einer Fracht von Kindern. Ich sah es durch das Fenster der Schreibstube. Ein kleiner Junge sprang herunter. Er hielt einen Apfel in der Hand. Da kam Burger aus der Tür. Das Kind stand da mit dem Apfel. Burger ist zu dem Kind gegangen und hat es bei den Füßen gepackt und mit dem Kopf an die Baracke geschmettert. Dann hat er den Apfel aufgehoben und mich geholt und gesagt, wischen Sie das da ab an der Wand. Und als ich später bei einem Verhör dabei war, sah ich, wie er den Apfel aß. Frau Zeugin, in den Voruntersuchungen ist von diesem Fall nie die Rede gewesen. Ich konnte darüber nicht sprechen. Warum nicht? Es hat persönliche Gründe. Können Sie die Gründe nennen? Ich habe seitdem nie mehr ein eigenes Kind haben wollen. Warum können Sie jetzt von diesem Fall sprechen? Jetzt, wo ich ihn wiedersehe, muss ich es sagen. Angeklagter Burger, was haben Sie auf diese Beschuldigung zu erwidern? Das ist eine Erfindung, mit der die Zeugin schlecht. Das Vertrauen lohnt, das ich ihr damals habe zukommen lassen. Ich wurde zusammen mit einigen anderen Häftlingen in den Vernehmungsraum der politischen Abteilung gebracht. Was wurde Ihnen gesagt? Burger sagte, wir sind die politische Abteilung. Wir fragen nicht, wir hören nur zu. Was du zu sagen hast, musst du selbst wissen. Aus welchem Grund waren Sie eingeliefert worden? Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und bat die Herren, mich zu fragen. Da wurde ich bewusstlos geschlagen. Als ich zu mir kam, lag ich auf dem Korridor. Burger stand neben mir. Steh auf, sagte er. Aber ich konnte nicht aufstehen. Burger trat nach mir. Da richtete ich mich an der Wand auf. Ich sah, dass Blut an mir herunterfloss. Der Fußboden und meine Kleider waren voller Blut. Der Kopf war zerschlagen, das Nasenbein gebrochen. Ich musste den ganzen Nachmittag bis spät in die Nacht mit dem Gesicht zur Wand stehen. Es standen noch einige andere hier. Wer sich umdrehte, wurde mit dem Kopf an die Wand gestoßen. Am nächsten Tag wurde ich wieder vernommen. Mit den anderen Häftlingen wurde ich in das Zimmer geführt. Was wollte man von Ihnen erfahren? Ich wusste die ganze Zeit nicht, um was es ging. Ich bekam ein paar Mal etwas an den Kopf. Ich glaube, es war eine Metallspirale. Dann musste ich wieder in den Korridor raus. Und mein Nebenmann wurde von Burger abgeführt in das angrenzende Zimmer. Er hieß Walter Windmüller. Wissen Sie, was mit ihm geschah? Ich schätze, er ist ungefähr 2 bis 3 Stunden dort drin gewesen. Ich stand im Korridor mit dem Gesicht zur Wand. Dann kam Windmüller raus. Er musste sich neben mir hinstellen. Er blutete aus den Hosenbeinen und kippte ein paar Mal um. Wir haben dort gelernt, mit unbeweglichen Lippen zu sprechen. Als ich ihn nach der Vernehmung fragte, sagte er, Mir sind dort drin die Hoden zerschlagen worden. Er starb noch am selben Tag. War Boga für den Tod dieses Häftlings verantwortlich? Ich bin sicher, dass er mindestens mit unmittelbarem Zutun Bogas, wenn nicht von ihm selbst, erschlagen wurde. Angeklagter Boga, haben Sie etwas zu sagen? Herr Vorsitzender, wenn ich es erklären darf, dieser Vorgang hat sich nicht so abgespielt. Wie war es denn? Herr Vorsitzender, ich habe niemanden erschlagen. Ich hatte nur meine Vernehmungen durchzuführen. Was waren das für Vernehmungen? Manchmal waren es verschärfte Vernehmungen, die im Rahmen der bestehenden Verordnungen praktiziert wurden. Wie waren diese Verordnungen begründet? Im Interesse der Sicherheit des Lagers musste mit Verrätern und anderen Schädlingen strengstens umgegangen werden. Angeklagter Burger, war Ihnen als Kriminalkommissar nicht bekannt, dass ein Mensch, der einem solchen Verhör ausgesetzt wird, alles sagt, was man von ihm wissen will? Da bin ich ganz anderer Auffassung. Und zwar mit ausdrücklichem Bezug auf unsere Amtsstelle. Bei der Verstocktheit der Häftlinge half nur Gewalt zur Herbeiführung von Geständnissen. Als ich in den Vernehmungsraum geführt wurde, sah ich auf Burgers Tisch einen Teller mit Heringen stehen. Grabner fragte mich, ob ich hungrig sei. Ich sagte nein. Aber Grabner sagte, ich weiß, wann du zuletzt Mittag gegessen hast. Du wirst heute mein gutes Herz kennenlernen. Ich werde dir zu essen geben. Der Burger hat einen Salat für dich gemacht. Er befahl mir zu essen. Ich konnte nicht, denn meine Hände waren mit Handschellen gefesselt. Da stieß Burger mein Gesicht auf den Teller. Ich musste die Heringe in mich hineinschlingen. Sie waren so versalzen, dass ich erbrach. Ich musste das Erbrochene und den Rest der Heringe aufschlecken. Zum Schluss hatte ich noch etwas im Mund stecken und Boger rief, passt auf, dass er den Rest nicht auf dem Korridor ausspuckt. Dann wurde ich in den Block 11 gebracht und auf dem Dachboden an den nach hinten gebundenen Armen aufgehängt. Das hieß Pfahl hängen. Man hing so hoch, dass die Fußspitzen gerade den Boden berührten. Boger stieß mich hin und her und trat mir in den Bauch. Vor mir stand ein Eimer mit Wasser. Boger fragte mich, ob ich trinken wollte. Er lachte und drehte mich hin und her. Als ich ohnmächtig wurde, übergoss man mich mit dem Wasser. Meine Arme starben ab, die Gelenke platzten fast. Boger stellte mir Fragen, aber meine Zunge war so angeschwollen, dass ich nicht antworten konnte. Da sagte Boger, wir haben noch eine andere Schaukel für dich. Ich wurde in die politische Abteilung zurückgebracht. Herr Zeuge, wurden Sie einer Behandlung auf dieser Maschine unterzogen? Ja. Es war also doch möglich, dies zu überleben. Ich erinnere mich an einen Morgen im Frühjahr 1942. Da marschierte ein Zug Polizeihäftlinge nach vorn in die Baracke des ehemaligen Postkontors, in der die politische Abteilung eingerichtet worden war. Vorn gingen Häftlinge und trugen zwei Holzgestelle, ähnlich den Seitenstücken einer Hürde. Ihnen folgten Posten mit Maschinenpistolen sowie die Herren der Abteilung mit Aktenmappen und getrockneten, besonders präparierten Bullenschläuchen, wie sie zur Prügelstrafe verwendet wurden. Diese Hürden bildeten das Traggerüst der Schaukel. Herr Zeuge, woher haben Sie diese Kenntnisse? Es gab keinen Vorgang in unserem Lagerabschnitt, der uns unbekannt blieb. Im alten Lager spielte sich alles auf engstem Raum ab. Das Geviert des Lagers war nicht größer als 200 mal 300 Meter. Von jedem der 28 Blocks aus war das gesamte Lager zu überblicken. Aus welchem Grund wurden Sie zum Verhör geholt? Ich war eingeteilt worden beim Bau der Entwässerungsanlage, die sich rings um die Außenlager zog. Dabei hatte ich einem Häftling geholfen, seine Mutter zu treffen, die im Frauenlager gefangen war. Der Häftling hieß Janicki. Er wurde zuerst in den Untersuchungsraum geführt. Anschließend wurde er auf den Korridor geworfen. Er lebte noch. Er öffnete den Mund und streckte die Zunge weit heraus. Er leckte den Fußboden vor Durst. Boger kam auf ihm zu und drehte ihm mit dem Stiefel den Kopf auf die andere Seite. Dann sagte er zu mir, jetzt bist du dran. Wenn du nicht die Wahrheit sagst, geschieht dir das Gleiche. Dann wurde ich auf die Schaukel gespannt. Herr Zeuge, beschreiben Sie den Vorgang. Der Häftling hatte sich mit angezogenen Knien auf den Boden zu setzen. Seine Hände wurden ihm vorn gefesselt und über die Knie hinabgedrückt. Die Stange wurde geholt und zwischen seine Unterarme und den Kniekehlen durchgeschoben. Dann wurde die Stange hochgehoben und auf das Gestell gelegt. Wer führte die Vorbereitungen aus? Zwei Funktionshäftlinge. Wer befand sich noch im Zimmer? Issa Boger, Broad und Dilewski. Boger stellte Fragen, aber ich konnte nicht antworten. Ich hing mit dem Kopf nach unten und die beiden Funktionshäftlinge schaukelten mich hin und her. Was für Fragen wurden gestellt? Fragen nach weiteren Namen. Wurden Sie dabei geschlagen? Boger und Dilewski schlugen mich abwechselnd mit dem Ochsenzimmer. Waren es nicht die Funktionshäftlinge, die schlugen? Ich sah Boger und Dilewski mit den Schläuchen in der Hand. Wohin schlugen sie? Auf das Gesäß, den Rücken, die Schenkel, die Hände und Füße und auf den Hinterkopf. Vor allem aber waren die Geschlechtsteile den Schlägen ausgesetzt. Sie zielten besonders darauf. Dreimal wurde ich ohnmächtig und man übergoss mich mit Wasser. Angeklagter Boger, geben Sie zu, dass Sie diesen Zeugen misshandelt haben? Darauf gibt es nur ein klares und bestimmtes Nein. Bis heute habe ich Spuren davon. Aber nicht von mir. Angeklagter Boger, haben Sie Behandlungen an dem hier geschilderten Instrument vollzogen? In gewissen Fällen hatte ich sie anzuordnen. Ausgeführt wurde die Strafe von den Funktionshäftlingen unter meiner Aufsicht. Sobald der Häftling gestanden hatte, wurde die Bestrafung eingestellt. Ja, und wenn der Häftling nicht gestand? Dann wurde geschlagen, bis Blut kam. Da war Schluss. War ein Arzt anwesend? Ich habe nie einen Befehl gesehen, der von der Hinzuziehung eines Arztes sprach. Dies war auch unnötig, denn im Augenblick, in dem das Blut strömte, brach ich ab. Der Zweck der verschärften Vernehmung war erreicht, wenn das Blut aus den Hosen lief. Sie sahen sich berechtigt, die verschärften Vernehmungen durchzuführen. Sie unterlagen meiner befehlsbedingten Verantwortung. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass auch heute noch die Prügelstrafe angebracht wäre, zum Beispiel im Jugendstrafrecht, um Herr zu werden über bestimmte Fälle von Verrohung. Herr Zeuge, es wurde berichtet, dass niemand die Behandlung auf der Schaukel überstehen kann. Allem Anschein nach war diese Behauptung übertrieben. Als ich von der Schaukel genommen wurde, sagte Boger zu mir, jetzt haben wir dich zur fröhlichen Himmelfahrt vorbereitet. Ich wurde in eine Zelle des Blocks 11 gebracht. Dort erwartete ich stündlich meine Erschießung. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich dort verbracht habe. Mein Gesäß war vereitert, meine Hoden waren grün und blau und riesig angeschwollen. Die meiste Zeit lag ich bewusstlos. Dann wurde ich mit einer größeren Gruppe zusammen hinaufgeführt in den Waschraum. Wir mussten uns ausziehen und unsere Nummern wurden uns mit Blaustift auf die Brust geschrieben. Ich wusste, dass das das Todesurteil war. Als wir nackt in einer Reihe standen, kam ein Rapportführer und fragte, wie viele Häftlinge er als erschossen abbuchen sollte. Als er gegangen war, wurden wir nochmals nachgezählt. Da zeigte es sich, dass einer zu viel war. Ich hatte gelernt, mich immer als Letzter anzustellen und so bekam ich einen Tritt und meine Kleider zurück. Ich hätte in die Zelle zurückgebracht werden sollen, um dort auf die nächste Bunkerleerung zu warten, aber ein Häftlingspfleger nahm mich zum Krankenbau mit. Es kam eben vor, dass einer überleben sollte. Und zu diesen wenigen gehörte ich. Die Atmosphäre im Lager änderte sich von Tag zu Tag. Sie war abhängig vom Lagerführer, vom Rapportführer, vom Blockführer und deren Launen. Und sie war abhängig von den Phasen des Krieges. Anfangs, als es noch Siege gab, konnten wir derb und überheblich angerempelt und unter Späßen gezüchtigt werden.

Frau Zeugin, ist Ihnen der Name Lilli Tofler bekannt? Ja. Lilli Tofler war ein ausgesprochen hübsches Mädchen. Sie war verhaftet worden, weil sie einem Häftling einen Brief geschrieben hatte. Beim Versuch, dem Häftling den Brief zuzuschmuggeln, war dieser gefunden worden. Lilli Tofler wurde vernommen. Sie sollte den Namen des Häftlings nennen. Boger leitete die Verhöre. Auf seinen Befehl wurde sie in den Bunkerblock gebracht. Dort musste sie sich viele Male nackt zur Wand stellen und es wurde getan, als sollte sie erschossen werden. Man gab die Kommandos zum Schein. Zum Schluss flehte sie auf den Knien, man möge sie erschießen. Wurde sie erschossen? Ja. Ich befand mich im Bunkerarrest, als Lilli Tofler mit zwei anderen Häftlingen, die an dem Briefschmuggel beteiligt waren, dort eingesperrt wurde. Während dieser Tage durfte ich einmal durch das Entgegenkommen des Funktionshäftlings Jakob den Waschraum benutzen. Doch auf dem Weg dorthin drängte Jakob mich plötzlich in einen Nebenraum. Durch den Türspalt sah ich, wie Lilli Tofler von Boger in den Waschraum geführt wurde. Ich hörte zwei Schüsse und sah nach dem Fortgehen Bogers das Mädchen tot auf dem Boden liegen. Die beiden anderen Häftlinge wurden später von Boger auf dem Hof liquidiert. Angeklagter Boger, ist Ihnen dieser Fall bekannt? Die Erschießung der Lilli Tofler stimmt mit der Wahrheit überein. Sie war als Schreiberin der politischen Abteilung Geheimnisträgerin und durfte keinerlei Kontakt mit anderen Häftlingen aufnehmen. Ich habe mit ihrer Erschießung nichts zu tun gehabt. Ich war über ihren Tod damals ebenso erschüttert wie der Bunker Jakob, dem die Tränen über die Backen liefen. Können Sie uns sagen, was in dem Brief stand? Nein. Frau Zeugin, wissen Sie, was in dem Brief stand? Lilli fragte in dem Brief, ob es Ihnen möglich sein könnte, jemals weiterzuleben nach den Dingen, die Sie hier gesehen hatten und von denen Sie wüssten. Ich erinnere mich auch, dass sie in ihrem Brief zunächst den Freund fragte, ob er ihre vorige Nachricht erhalten habe. Sie schrieb auch von ermutigenden Meldungen, von denen sie gehört hatte. Frau Zeugin, woher haben Sie diese Kenntnisse? Ich war mit Lilli Tofler befreundet. Wir wohnten im gleichen Block. Sie hatte mir von diesem Brief erzählt. Später sah ich den Brief. Ich arbeitete im Standesamt des Lagers. Da lief die Todesbescheinigung Lilli Toflers ein. Der Brief war beigefügt. Kannten Sie den Häftling, an den der Brief gerichtet war? Ja. Verriet Lilli Tofler seinen Namen? Nein. Die Häftlinge mussten auf dem Appellplatz antreten. Und Lilli sollte ihren Freund denunzieren. Ich erinnere mich noch genau, wie sie vor ihm stand, ihm kurz in die Augen sah und sofort weiterging, ohne ein Wort zu sagen. Mussten Sie auch zum Appell antreten? Ja. Wo war der Appellplatz? Es war die Straße und der freie Platz vor den Küchengebäuden im alten Lager. Wie sah der Platz aus? Rechts neben dem Galgen stand das Wachthäuschen des Rapportführers. Es war aus Holz gezimmert und mit Steinfugen bemalt. Auf dem spitzen Dach war eine Wetterfahne. Es sah aus wie aus einem Baukasten. Die Häftlinge standen auf der Straße und auf allen Wegen zwischen den Blocks. Lilli Tofler wurde an ihnen entlang geführt. Ich las an diesem Tag auch, was auf dem Dach der Küche stand. Da war mit großen Lettern geschrieben: Es gibt einen Weg zur Freiheit. Seine Meilensteine sind Gehorsam, Fleiß, Sauberkeit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Liebe zum Vaterland. Wurde der Häftling, an den der Brief gerichtet war, nie entdeckt? Nein. Herr Zeuge, Sie waren damals Leiter der landwirtschaftlichen Betriebe des Lagers. Zur Zeit Ihrer Verhaftung arbeitete Lilli Tofler auf einer der Pflanzenstationen, die Ihnen unterstanden. Was hatte sie dort zu tun? Soweit ich mich erinnere, war sie Zeichnerin oder Schreiberin bei uns. War sie von der politischen Abteilung an Sie abgetreten worden? Das kann ich heute nicht mehr sagen. Unser Betrieb hatte mit dem Lager direkt nichts zu tun. Er fiel unter das Wirtschaftshauptamt. Durch den Anbau von Kautschukpflanzen war es ein kriegswichtiger Betrieb. Herr Zeuge, ist Ihnen die Verhaftung der Lilli Tofler bekannt? Ich erinnere mich, dass da irgendetwas mit einem Brief war. Wissen Sie, dass Lilli Tofler aufgrund dieses Briefes verhaftet wurde? Ich glaube, der Brief wurde in einer Sendung von Karotten gefunden.

Anlässlich eines Abendessens haben wir weiterhin alle Maßnahmen festgelegt, welche die Einschaltung des wirklich hervorragenden Betriebs des Lagers zugunsten der Buna-Werke betreffen. Was waren das für Maßnahmen, Herr Zeuge? Ich hatte nur meine Pflicht zu tun und dafür zu sorgen, dass die Forderungen der Reichsbehörden erfüllt wurden. Herr Zeuge, lassen Sie es uns deutlich aussprechen und damit die Aussagen bestätigen, in denen ein früherer Zeuge auf das System der Ausbeutung hinwies, die für das Lager galt. Sie und die anderen Direktoren der großen Konzerne erreichten durch unbegrenzten Menschenverschleiß Jahresumsätze von mehreren Milliarden. Wir protestieren. Lassen Sie es uns noch einmal bedenken, dass die Nachfolger dieser Konzerne heute zu glanzvollen Abschlüssen kommen und dass sie sich, so wie es heißt, in einer neuen Expansionsphase befinden. Wir fordern das Gericht auf, diese Diffamierungen zu Protokoll zu nehmen. Herr Zeuge, was wissen Sie über die Verhaftung der Lilly Tofler? Was da im Einzelnen war, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur, dass sie abgeholt wurde. Ich fragte nach, was da los sei und hörte, dass die Untersuchung weitergehe. Später habe ich dann gehört, dass man die Lilly getötet hätte. Wer hat sie getötet? Das weiß ich nicht, ich war ja nicht dabei. Hatten Sie keine Möglichkeit einzugreifen, als Ihnen eine Mitarbeiterin weggenommen wurde? Ich kannte den Fall nicht genügend. Ja, erkundigten Sie sich nicht nach dem Grund der Verhaftung? Das lag außerhalb meiner Kompetenz. Das war doch ein ganz massiver Eingriff in Ihr persönliches Arbeitsgebiet. Man nahm Ihnen da einfach jemanden aus Ihrem Labor weg, den Sie für Ihre kriegswichtige Produktion brauchten. Lilly Tofler war keine von den Spitzenkräften. Herr Zeuge, warum duldeten Sie diesen Eingriff in Ihren Verantwortungsbereich? Herr Vorsitzender, es gab damals einen Begriff, der für alle galt. Sei vorsichtig mit Häftlingsbegünstigung. Bis zu einer bestimmten Grenze konnte man gehen, aber weiter nicht. Wir rufen als Zeugen auf den Häftling, an den Lilly Tofler den erwähnten Brief gerichtet hatte. Herr Zeuge, wie gelang es Ihnen zu überleben? Ein paar Tage nach Ihrer Einlieferung in den Bunker wurde ich auch dorthin überführt. Ich glaubte, Lilly habe mich verraten, aber ich war nur zusammen mit anderen als Geisel festgenommen worden. Ich hörte dort, dass Lilly sich jeden Morgen und jeden Nachmittag eine Stunde lang in den Waschraum stellen müsse. Burger drückte ihr während dieser Zeit eine Pistole an die Schläfe. Dies dauerte 4 Tage. Dann wurde ich zusammen mit 50 Häftlingen zur Erschießung geholt. Die ganze Zeit glaubte ich, man wisse, dass der Brief an mich gerichtet gewesen war. Wir mussten uns ausziehen und im Korridor aufstellen. Ich sah, wie der Schreiber auf der Liste hinter meiner Nummer ein Kreuz machte. Papiermäßig war ich bereits tot. Die Häftlinge wurden in den Hof geführt und erschossen. Nur 2 wurden aus irgendeinem Grund zurückgehalten. Einer der beiden war ich. Ich drückte mich noch im Flur herum, als plötzlich der Bunker Jakob kam und mich in den Hof zog. Ich glaubte nun auch, erschossen zu werden. Aber Jakob zeigte mir nur den Haufen der toten Kameraden. Obenauf lagen die 2 Häftlinge, die den Brief ins Lager geschmuggelt hatten. Etwas weiter abseits lag Lilly mit 2 Herzschüssen. Ich fragte Jakob, wer sie erschossen habe. Er sagte Burger. Angeklagter Burger, wollen Sie noch etwas dazu sagen? Nein, danke. Frau Zeugin, woher stammte diese Lilly Tofler? Das ist mir nicht bekannt. Wie war ihr Wesen? Jedes Mal, wenn ich Lilly traf und sie fragte, wie geht es dir, Lilly? Sagte sie, mir geht es immer gut. Thank you. Der Angeklagte Stark war unser Vorgesetzter im Aufnahmekommando. Ich war dort als Schreiber tätig. Stark war damals 20 Jahre alt. In seinen freien Stunden bereitete er sich zur Reifeprüfung vor. Um seine Kenntnisse zu überprüfen, wandte er sich gerne mit Fragen an die Häftlingsabiturienten. An dem Abend, als die polnische Frau mit den beiden Kindern eingeliefert wurde, führte er einen Diskurs mit uns über den Humanismus bei Goethe. Um was für einen Fall handelte es sich bei dieser Einlieferung? Wir erfuhren später das Folgende. Der 8-jährige Junge, den die Frau an der Hand führte, hatte einem Lagerbeamten ein Kaninchen weggenommen, um es der 2-jährigen Tochter der Frau zum Spielen zu geben. Deshalb sollten alle drei erschossen werden. Stark führte die Erschießung aus. Konnten Sie das sehen? Die Erschießungen wurden damals im alten Krematorium durchgeführt. Das Krematorium lag gleich hinter der Aufnahmebaracke. Durch das Fenster konnten wir sehen, wie Stark mit der Frau und den beiden Kindern in das Krematorium ging. Er hatte seinen Karabiner umgehängt. Wir hörten eine Reihe von Schüssen. Dann kam Stark alleine zurück. Angeklagter Stark, entspricht diese Schilderung dem Sachverhalt? Das streite ich energisch ab. Was hatten Sie für einen Rang im Lager? Ich war Blockführer. Wie kamen Sie ins Lager? Ich wurde mit einer Gruppe von Unterscharführern angefordert. Wirkten Sie sofort als Blockführer? Dafür waren wir vorgesehen und dort wurden wir eingesetzt. Waren Sie für diese Tätigkeit vorbereitet worden? Wir hatten die Führerschule hinter uns. Gab es da praktische Richtlinien für die Tätigkeit im Lager? Nur eine kurze Einweisung. Was geschah bei Ihrer Ankunft im Lager? Da war eine Empfangskommission. Wer war dabei? Der Kommandant und der Adjutant, der Schutzhaftlagerführer und der Rapportführer. Was erhielten Sie für Aufgaben? Ich wurde zuerst einem Häftlingsblock zugeteilt. Dort waren vorwiegend junge Leute, Schüler, Studenten. Weshalb waren die Häftlinge dort? Ich glaube, wegen ihrer Kontakte zur Widerstandsbewegung. Es war ein Kollektivvorwurf. Sie waren von der Kommandantur der Sicherheitspolizei ins Lager verlegt worden. Haben Sie Einweisungsschreiben für diese Leute gesehen? Nein, damit hatte ich auch nichts zu tun. Was hatten Sie denn zu tun? Ich hatte dafür zu sorgen, dass die Leute rechtzeitig zur Arbeit kamen und dass die Zahlen stimmten. Wurden Fluchtversuche unternommen? Unter meiner Aufsicht nicht. Hatten die Häftlinge eine angemessene Verpflegung? Jeder hatte seinen Liter Suppe. Was geschah, wenn die Leute nicht arbeiten konnten oder wollten? Das hat es nicht gegeben. Hatten Sie nie Anlass einzugreifen, wenn die Häftlinge etwas Verbotenes taten? Das kam nicht vor. Ich habe nie eine Meldung geschrieben. Haben Sie niemals geschlagen? Das hatte ich nicht nötig. Wann kamen Sie zum Aufnahmeblock der politischen Abteilung? Im Mai 1941. Was war der Grund Ihrer Versetzung? Ich lernte Untersturmführer Grabner, den Chef der politischen Abteilung, beim Reiten kennen. Er fragte mich, was ich von Beruf sei, und als ich sagte, ich sei Schüler und stände vor dem Abitur, antwortete er, dass solche Leute gesucht seien. Einige Tage später stand meine Abstellung im Kommandaturbefehl. Was hatten Sie in der Aufnahmeabteilung zu tun? Ich hatte mich zunächst mit der Registratur vertraut zu machen. Einkommende Häftlinge wurden mit einer Nummer versehen. Anschließend waren noch Personalbogen zu erstellen und Karteikarten anzulegen. Wie kamen die Häftlinge an? Entweder per Fußmarsch, per Lastwagentransport oder per Zug. Die Züge, die kamen regelmäßig Dienstag, Donnerstag, Freitag. Wie ging die Aufnahme vor sich? Ich hatte mich bereit zu halten, wenn Transporte angekündigt waren. Zuerst wurden die Häftlinge vor dem Lagertor aufgestellt. Dann kam der Transportleiter auf die Aufnahme und händigte die Transportpapiere aus. Die Häftlinge traten dann an zum Zählen und zur Übergabe einer Nummer. Damals wurden die Nummern noch nicht eintätowiert. Jeder Häftling erhielt seine Nummer in dreifacher Ausführung auf Karton. Eine blieb bei ihm, eine kam zu den Effekten und eine zu den Wertsachen. Seine Pappnummer musste der Häftling aufbewahren, bis er seine Stoffnummer bekam. Was hatten Sie dabei zu tun? Ich hatte die Nummern auszugeben und die Leute zur Effektenkammer zu führen. Dort wurden die Häftlinge umgezogen, gebadet, eingekleidet und ihnen wurden die Haare geschnitten. Dann wurden sie aufgenommen durch die Aufnahme. Wie ging das vor sich? Die Personalbogen wurden ausgefüllt. Die für die Aufnahme erstellten Fragebogen gingen in die Aufnahmeräume. Dann wurde eine Zugangsliste erstellt. Daraus ging hervor, ob es sich um einen politischen Häftling, einen kriminellen Häftling oder einen rassischen Häftling handelte. Die Liste lief dann in die verschiedenen Abteilungen. Was für Abteilungen waren das? An den Schutzhaftlagerführer, die Kommandantur, die politische Abteilung, die Ärzte. Die Liste wurde in 11- oder 12-facher Ausführung mit der Tagespost verteilt. Was hatten Sie dann weiterhin mit den Häftlingen zu tun? Nach der Aufnahme waren die Häftlinge für mich erledigt. Angeklagter Stark,

Haben Sie nichts von dem gehört, was sich da unten abspielte? Die haben geschrien. Wie lange? So 10, 15 Minuten. Wer hat den Raum geöffnet? Ein Sanitäter. Was haben Sie da gesehen? Ich habe nicht genau hingesehen. Hielten Sie das, was ich Ihnen zeigte, für Unrecht? Nein. Durchaus nicht. Nur die Art. Was für eine Art? Wenn jemand erschossen wurde, dann war das was anderes. Aber die Anwendung von Gas, das ist unmännlich und feige. Angeklagter Stark, während Ihrer Studien zur Reifeprüfung, kam Ihnen da niemals Zweifel an Ihren Handlungen? Herr Vorsitzender, ich möchte es einmal erklären. Jedes dritte Wort in unserer Schulzeit handelte doch von denen, die an allem schuld waren. Die ausgemerzt werden mussten. Es wurde uns eingehämmert, dass nur dies zum Besten des eigenen Volkes sei. In den Führerschulen lernten wir vor allem, alles stillschweigend entgegenzunehmen. Und wenn doch einer etwas fragte, dann wurde gesagt, was getan wird, geschieht nach dem Gesetz. Da hilft es nichts, dass heute die Gesetze anders sind. Man hat uns gesagt, ihr habt zu lernen. Ihr habt die Schulung nötiger als Brot. Herr Vorsitzender, uns wurde das Denken abgenommen. Es taten andere für uns. Die Erschießungen wurden vor der schwarzen Wand ausgeführt, im Hof des Block 11. Wo lag Block 11? Am äußeren rechten Ende des alten Lagers. Herr Zeuge, können Sie uns den Hof beschreiben? Der Hof lag zwischen Block 10 und Block 11 und nahm die volle Blockfläche von 40 Metern ein. Vorne und hinten war der Hof von einer Ziegelsteinmauer abgeschlossen. Von wo aus war der Hof zu erreichen? Durch eine Seitentür im Block 11 und durch ein Tor in der vorderen Mauer. Bestand Einsicht in den Hof? Nur durch die vorderen Fenster im Erdgeschoss von Block 11. Wenn das Hoftor zum Abtransport der Erschossenen geöffnet wurde, war Lagersperre. Die übrigen Fenster von Block 11 waren bis auf einen schmalen Spalt oben zugemauert. Die Fenster des Frauenblocks nebenan waren mit Brettern verschalt. Wie hoch war die Mauer? Etwa 4 Meter hoch. Wo lag die schwarze Wand? Dem Tor gegenüber, an der rückwärtigen Mauer. Wie sah die schwarze Wand aus? Sie war aus dicken Holzbohlen errichtet und hatte seitlich jeweils einen schräg vorstoßenden Kugelfang. Das Holz war mit geteerten Sackleinen bespannt. Wie groß war die schwarze Wand? Etwa 3 Meter hoch und 4 Meter breit. Von wo wurden die Verurteilten zur schwarzen Wand geführt? Sie kamen aus der Seitentür des Block 11. Beschreiben Sie diesen Vorgang. Der Bunker Jakob erschien mit jeweils 2 entkleideten Häftlingen. Wer war dieser Bunker Jakob? Der Bunker Jakob war der diensthabende Funktionshäftling in Block 11. Es war ein großer, kräftiger Mann, ein ehemaliger Boxer. Wie wurden die Häftlinge ausgeführt? Jakob befand sich zwischen ihnen und hielt sie an den Oberarmen fest. Waren die Hände der Häftlinge gefesselt? Bis zum Jahr 1942 waren sie mit Draht auf dem Rücken zusammengebunden. Später ging man davon ab, da die Erfahrung zeigte, dass sich fast alle Häftlinge ruhig verhielten. Wie wurden die Erschießungen ausgeführt? Die Häftlinge wurden mit dem Gesicht zur Wand gestellt, 1 bis 2 Meter voneinander entfernt. Dann trat der Erschießende an den Nächsten heran, hob den Karabiner an dessen Genick und schoss aus einer Entfernung von etwa 10 Zentimetern. Der daneben Stehende sah es. Sobald der Erste gefallen war, kam er an die Reihe. Was für eine Waffe wurde für die Erschießungen benutzt? Ein Kleinkalibergewehr mit Schalldämpfer. Wen haben Sie bei den Erschießungen an der schwarzen Wand gesehen? Den Lagerkommandanten, den Adjutanten, den Chef der politischen Abteilung, Grabner, sowie seine Mitarbeiter. Unter anderem sah ich Broad, Stark, Burger und Schlage. Auch Kaduk war auf dort. Sind Sie sicher, dass der Adjutant dort war?

Schlages sah ich einmal mit einer eingelieferten Familie im Waschraum. Der Mann musste vor ihm in die Hocke gehen und Schlages schoss ihm in den Kopf. Dann kam das Kind an die Reihe und dann die Frau. Auf das Kind musste er mehrmals schießen. Es schrie und war nicht sofort tot. Warum schoss er denn im Waschraum, wenn sich die Hinrichtungswand gleich nebenan befand? Kleinere Erschießungen wurden der Einfachheit halber oft im Waschraum durchgeführt. Dann wurde die Duschleitung angedreht und das Blut vom Boden geschwemmt. Herr Zeuge, wie sah der Waschraum aus? Es war ein kleiner Raum mit einem Fenster, vor dem eine Decke hing. Die untere Hälfte des Raums war schwarz geteert, die obere weiß gestrichen. An den Ecken waren dicke weiße Rohre. Mitten durch den Raum, etwa in 2 Meter Höhe, lief eine perforierte Duschleitung. Angeklagter Schlage, bleiben Sie immer noch dabei, dass Sie keinen Menschen erschossen haben? Ich bestreite auf das Bestimmteste, was mir hier vorgeworfen wird. Ich habe in keinem Falle an Tötungen teilgenommen. In den Waschraum wurden auch die Toten gebracht, aus denen Fleisch geschnitten wurde. Was meinen Sie damit? Im Sommer 1944 sah ich die ersten dieser verstümmelten Toten. Da war ein Mann abgeladen worden. Der war mir schon aufgefallen, wie er sich zur Exekution auskleidete. Es war ein Riese. Ich sah ihn dann im Waschraum liegen. Da waren Männer mit weißen Mänteln und mit Chirurgenbestecken. Es war ein Fleisch aus dem Bauch geschnitten worden. Zuerst glaubten wir, er habe etwas verschluckt. Und sie holten es wieder heraus. Aber danach geschah es öfter, dass den Leichen Fleisch entnommen wurde. Später geschah dies vorwiegend an stärkeren Frauen. Einmal hatten wir 70 Frauenleichen abzuholen. Die Brüste waren ihnen entfernt worden und am Unterleib und an den Schenkeln hatten sie tiefe Schnitte. Sanitäter verluden Gefäße mit Menschenfleisch auf ein Motorrad mit Beiwagen. Wir hatten die Leichen auf der Fuhre mit Brettern zu verdecken. Im Versuchsblock 10 sah ich durch eine Ritze der Fensterverschalung die Leichen unten im Hof. Wir hatten ein Summen gehört. Das waren die Fliegenschwärme. Der Boden des Hofs war voll Blut. Und dann sah ich, wie die Henker rauchend und lachend über den Hof gingen. Diese Beleidigung unserer Mandanten können wir nicht durchgehen lassen. Wir wünschen, sie protokolliert zu haben. Den Sanitätsdienstgrad Claire beschuldige ich der tausendfachen eigenmächtigen Tötung durch Phenolinjektionen ins Herz. Das ist Verleumdung. Nur in einigen Fällen hatte ich Abspritzungen zu überwachen. Und dies auch nur mit größtem Widerwillen. Jeden Tag wurden auf der Krankenstation mindestens 30 Häftlinge getötet. Manchmal waren es bis zu 200. Wo wurden die Injektionen gegeben? Im Infektionsblock nebenan. Das war Block 20. Wo lag Block 20? Rechts, in der mittleren Blockreihe, neben dem abschließenden Block 21, dem Häftlingskrankenbau. Als Häftlingspfleger hatte ich die ausgesonderten Kranken über den Hof in den Infektionsblock zu leiten. War der Hof abgeschlossen? Nur durch 2 niedrige Eisengitter. Auf welche Weise wurden die Häftlinge hinübergeführt? Soweit sie des Gehens fähig waren, gingen sie im Hemd oder halbnackt über den Hof. Die Decke und ihre Holzsandalen hielten sie über den Kopf. Viele Kranke mussten gestützt oder getragen werden. Sie traten durch die seitliche Tür in Block 20 ein. In welchem Raum wurden die Injektionen gegeben? In Zimmer 1. Das war das Achtzimmer. Es lag am Ende des Mittelgangs. Wo warteten die Häftlinge? Sie hatten sich im Korridor aufzustellen.

Das wären mindestens 200 Getötete. Ja, 250 bis 300 können es gewesen sein. Ich weiß nicht mehr so genau. Es war Befehl. Wir konnten nichts dagegen tun. Der Sanitätsdienstgrad Claire war an der Tötung von mindestens 16.000 Häftlingen beteiligt. Ach, da biegen sich ja die dicksten Eichenbalken. 16.000 soll ich abgespritzt haben, wo das ganze Lager nur 16.000 Mann zählte. Da wäre ja nur noch der Musikzug übrig geblieben. Angeklagter Claire, wie haben Sie die Häftlinge getötet? So, wie es vorgeschrieben war. Mit einer Phenolspritze in den Herzmuskel. Aber ich tat es ja nicht allein. Wer war noch dabei? Daran kann ich mich nicht erinnern. An den Tötungen mit Phenol beteiligten sich die Angeklagten Schärpe und Hantel. Sie verhielten sich jedoch anders als Claire. Sie waren höflich zu uns und sagten guten Morgen, wenn sie auf den Block kamen. Und wenn sie gingen, sagten sie auf Wiedersehen. Claire seien wir oft wütend. Schärpe dagegen war ruhig und zuvorkommend. Er hatte eine nette Art, die Menschen zu behandeln. Ich habe Schärpe nie schlagen und um sich treten gesehen. Die zu ihm kamen, hatten oft Vertrauen zu ihm und glaubten, sie würden nur für ihre Krankheit behandelt. Herr Zeuge, Sie gehörten zu den Häftlingsärzten im Krankenblock. Was können Sie uns über den Beginn der Phenolinjektionen sagen? Es war Lagerarzt Dr. Entres, der mit den Injektionen begann. Zuerst tat er es mit Benzin. Doch das stellte sich als unpraktisch heraus, da es vorkam, dass der Tod erst nach einer Dreiviertelstunde eintrat. Man suchte nach einem schnelleren Mittel. Das zweite war Wasserstoff. Dann kam Phenol. Wen sahen Sie bei der Ausgabe dieser Injektionen? Zuerst Dr. Entres selbst, dann Schärpe und Hantel. Hantel hatte selten getan, wir hielten ihn für einen anständigen Menschen. Haben Sie gesehen, dass Claire tötete? Selbst habe ich es nicht gesehen. Die beiden Häftlinge, Schwarz und Gebhardt, die während der Injektionen die Opfer festhalten mussten, erzählten mir davon. Aber wir haben uns nicht lange darüber aufgehalten. Es war solch ein alltägliches Ereignis. Herr Zeuge, Sie nennen andere Namen im Zusammenhang mit diesen Funktionshäftlingen. Hießen die Häftlinge nicht Werl und Felix? Es waren mehrere Funktionshäftlinge, die diesen Dienst auszuführen hatten. Führten diese Funktionshäftlinge nicht auch die Tötung aus? Anfangs mussten sie es tun. Die Häftlinge wurden also von ihren eigenen umgebracht. Wir protestieren gegen diese Taktik der Verteidigung, die den Häftlingen Handlungen vorwirft, die sie unter Todesdrohungen auszuführen hatten. Dieser Bedrohung unterlagen auch die Mannschaften des Lagers. Es ist in keinem Fall erwiesen, dass demjenigen, der sich weigerte, bei Tötungen mitzuwirken, etwas geschehen wäre. Strafrechtlich verantwortlich ist ein Untergebener nur, wenn ihm bekannt gewesen ist, dass der Befehl seines Vorgesetzten eine Handlung betrifft, welche ein bürgerliches oder militärisches Verbrechen bezweckt. Unsere Mandanten handelten im besten Glauben. Und nach dem Grundsatz der unbedingten Gehorsamspflicht, mit ihrem Treueeid bis in den Tod, haben sie sich alle der Zielsetzung der damaligen Staatsführung gebeugt, so wie es die Verwaltung, die Justiz und die Wehrmacht getan hat. Wir wiederholen. Ein jeder, der den verbrecherischen Zweck des Befehls erkannte, hatte die Möglichkeit, sich versetzen zu lassen. Wir kennen die Gründe, warum Sie sich nicht versetzen ließen. An der Front, da wäre Ihr eigenes Leben in Gefahr gewesen, und so blieben Sie dort, wo Sie wehrlose Gegner hatten. Wir rufen als Zeugen auf einen der ehemaligen befehlsführenden Lagerärzte. Herr Zeuge, hatten Sie dienstlich mit den Angeklagten Claire, Schärpe und Hantel zu tun? Ich kam mit diesen Herren nicht in Berührung. Waren Sie nicht Ihr Vorgesetzter? Ihr Vorgesetzter war ausschließlich der Standortarzt. Ich hatte nur Schreibarbeiten auszuführen. Herr Zeuge, was für einen ärztlichen Rang hatten Sie bei Ihrer Einberufung ins Lager? Ich war Universitätsprofessor. Und mit Ihrer hohen Fachausbildung hatten Sie nur Schreibstubendienst zu leisten? Zeitweise war ich auch in der Pathologie tätig. Hatten Sie keine Häftlinge für den Angeklagten Claire auszusuchen? Davor habe ich mich geweigert. Waren Sie nie bei Aussonderungen dabei? Nur als Begleiter des zuständigen Arztes. Herr Zeuge, war Ihnen bekannt, dass denjenigen, die an den Aktionen beteiligt waren, Sonderrationen zugesprochen wurden? Ich finde es menschlich verständlich, dass den Leuten für ihre schwere Arbeit Rationen von Schnaps und Zigaretten erteilt wurden. Es war ja Krieg und Schnaps und Zigaretten waren knapp. Da waren sie hinterher. Die Bons sammelte man und dann ging man mit der Flasche hin. Sie auch? Ja, da ging jeder hin. Wie verhielten Sie sich angesichts der Aussonderung? Wir protestieren gegen diese Frage. Der Zeuge hat seine Strafe bereits abgebüßt und der Prozess kann ihm ja nicht nochmal gemacht werden. Ich betrachte mich heute noch als unschuldig. Es wurden damals nur Kranke ausgesucht, die sowieso nicht mehr leben konnten. Sahen Sie mit Ihrer ärztlichen Ausbildung keine anderen Möglichkeiten? Nicht beim damaligen Stand der Dinge. Tausende unserer eigenen Soldaten verbluteten an der Front. Und in den zerbombten Städten litten die Menschen. Herr Zeuge, es handelt sich hier um Menschen, die ohne eigenes Verschulden gefangen gehalten und ermordet wurden. Darüber müssen Sie sich klar gewesen sein. Ich konnte da gar nichts tun. Schon bei meiner Ankunft sagte der Truppenarzt zu mir, wir befinden uns hier am Arsch der Welt. Und wir haben danach zu handeln. Herr Zeuge, waren Sie bei den Injektionen zugegen? Ja, da musste ich mal hingehen. Was sahen Sie da? Claire zog sich einen Arztmantel an und sagte zu einem Mädchen, du bist herzkrank, du musst eine Spritze haben. Dann kam der Stoß und da bin ich weggelaufen. War Claire allein? Ja. Wurde die Frau nicht festgehalten? Nein. Herr Zeuge, das Gericht ist im Besitz Ihres Tagebuchs, das Sie im Lager schrieben. Hier ist zunächst zu lesen. Heute gab es zum Mittag Hasenbraten, eine ganz dicke Keule mit Mehlklößen und Rotkohl. Dann steht da, 6 Frauen von Claire abgeimpft. Das muss ich wohl gehört haben. Wir lesen weiter. Bei wunderschönem Wetter eine Radtour gemacht. Dann bei 11 Exekutionen zugegen. 3 Frauen, die ums Leben flehten. Lebend frisches Material von Leber, Milz und Pankreas nach Pilocarpin-Injektionen entnommen. Was bedeutet das? Ich hatte auf Befehl, Obduktionen vorzunehmen. Und diese Arbeit stand einzig und allein im Dienst an der Wissenschaft. Mit den Tötungen hatte ich nichts zu tun. Hatten Sie die Menschen, denen Sie Fleisch entnahmen, vor der Tötung zur Obduktion bestimmt? Sie protestieren und erinnern nochmals daran, dass der Zeuge seine Strafe bereits beglichen hat. Herr Zeuge, warum benutzten Sie Menschenfleisch für Ihre Untersuchungen? Weil die Wachmannschaften das Rind- und Pferdefleisch, das wir für bakteriologische Versuche geliefert bekamen, aufaßen. Wo wurde das Phenol, das zur Abimpfung benutzt wurde, aufbewahrt? Das Phenol wurde in der Apotheke aufbewahrt. Wo befand sich die Apotheke? In den Dienstgebäuden außerhalb des Lagers. Wem unterstand die Apotheke? Dem Dr. Capesius. Wer holte das Phenol ab? Die Anforderung, die von Claire geschrieben war, wurde Dr. Capesius in der Apotheke von einem Läufer der Krankenabteilung übergeben. Dieser empfing darauf das Phenol. Angeklagter Capesius, was können Sie dazu sagen? Von derartigen Bestellungen weiß ich nichts. War Ihnen bekannt, dass Menschen im Lager durch Phenol getötet wurden? Davon habe ich erst jetzt erfahren. Verwahrten Sie Phenol in der Apotheke? Ich habe dort keine größeren Mengen gesehen. Das Phenol wurde in einem gelben Schrank in einer Ecke des Arztzimmers aufbewahrt. Später befanden sich auch größere Korbflaschen im Keller. Herr Zeuge, woher wissen Sie das? Ich hatte Dienst in der Apotheke. Da sah ich die vorgedruckten Formulare für die Neuanforderungen. Sie waren unterzeichnet und ausgefüllt von Dr. Capesius. Es war gereinigtes Phenol dabei. Jedoch weiß ich heute nicht mehr, ob die Worte pro Injektione dabei standen. Welche Mengen wurden angefordert? Zuerst kleine Mengen, später 2 bis 5 Kilogramm pro Monat. Und wozu wird Phenol im Allgemeinen als Arzneimittel verwendet? Mit Glycerin benutzt man es als Ohrentropfen. Das war auch die Bestimmung des Phenols unter meiner Aufsicht. Mhm. 2 bis 5 Kilogramm im Monat, das Kilogramm zu 1000 Gramm. Und auf ein Gramm gehen mehrere Tropfen. Da hätte man ja eine ganze Armee an den Ohren heilen können. Angeklagter Capesius, wollen Sie immer noch behaupten, dass Sie kein Phenol für Injektionen in der Apotheke gesehen haben? Ich habe dort weder größere Mengen gesehen, noch habe ich gewusst, dass Menschen damit getötet wurden. Wem wurde das abgeholte Phenol übergeben? Dem diensthabenden Arzt, der es weitergab an die Sanitäter im Arztzimmer. Wie sah das Arztzimmer aus? Es war ein weiß gestrichener Raum. Die Fenster zur Hofseite waren überkalkt. Wie war die Einrichtung des Zimmers? Da waren ein paar Spinde und Schränke. Dann war da der Vorhang, mit dem das Zimmer abgeteilt war. Was war das für ein Vorhang? Er war etwa 2 Meter hoch, reichte nicht ganz bis zur Decke. Stoff war von grau-grüner Farbe. Und davor saß der Schreiber, der hier eingeführten Kranken abzuhaken hatte. Was war hinter dem Vorhang? Da stand ein kleiner Tisch und da waren ein paar Hocker. An der Wand waren Haken, daran hingen Gummischürzen und rosa Gummihandschuhe. Herr Zeuge, woher haben Sie Ihre Kenntnisse? Ich gehörte zu den Leichenträgern. Wir befanden uns im anschließenden Waschraum. Die Tür stand offen und wir konnten alle sehen. Was geschah mit den Häftlingen, die zur Phenolinjektion bestimmt worden waren? Sie wurden zu zweit vom Korridor aus ins Arztzimmer geführt. Einer der 2 Funktionshäftlinge, die hinter dem Vorhang bereitstanden, holte eine der Häftlinge zur Injektion. Der andere musste vor dem Vorhang warten. Der 2. Funktionshäftling hatte inzwischen die Injektionsspritze geführt. Wussten die Kranken, was ihnen bevorstand? Die meisten wussten es nicht. Es wurde ihnen gesagt, dass sie eine Schutzimpfung erhielten. Ließen die Kranken alles mit sich geschehen? Die meisten fügten sich. Viele waren äußerst entkräftet. Wen sahen Sie bei der Ausgabe der Injektion? Claire übernahm die Spritze. Er hat eine Gummischürze umgebunden, trug Gummihandschuhe und hohe Gummistiefel. Die Ärmel seines weißen Kittels waren aufgekrempelt. Was geschah nun mit dem Häftling? Wenn er noch ein Hemd anhatte, dann musste er dies ausziehen und sich mit dem blößten Oberkörper auf den Schemel setzen. Er musste den linken Arm seitlich anheben, die Hand vor den Mund legen. Auf diese Weise wurde der Schrei erstickt und das Herz lag frei. Die 2 Funktionshäftlinge hielten ihn fest. Wie hießen die Funktionshäftlinge? Sie hießen Schwarz und Weiß. Schwarz hielt den Häftling an den Schultern fest und Weiß drückte ihm die Hand auf den Mund. Claire stach ihm die Spritze ins Herz. Trat der Tod augenblicklich ein? Die meisten gaben noch einen schwachen Ton von sich, als würden sie ausatmen. Im Allgemeinen waren sie dann tot. Was geschah mit den Injizierten, die noch lebten? Ich erinnere mich an einen Mann, der war sehr groß und stark gebaut. Er richtete sich im Waschraum auf mit der Spritze im Herzen. Da kam Claire rein und gab ihm die 2. Spritze. Andere waren nur bewusstlos, weil die Spritze nicht ins Herz getroffen hatte und das Phenol in die Lunge gegangen war. Claire kam zum Abschluss immer in den Waschraum und schaute sich die dort Aufgeschichteten an. Wenn einer noch lebte, so gab er ihm den Genickschuss. Bei anderen konnte er sagen, der wird schon bis zum Krematorium aushauchen. Kam es vor, dass noch Lebende mit den Toten fortgeschafft wurden? Ja, das kam vor. Und die wurden lebendig verbrannt? Ja. Oder vor den Ofen mit der Schaufel erschlagen. Geschah es nie, dass Häftlinge sich wehrten? Einmal, da war ein Geschrei, da sah ich folgendes Bild. Auf einem halbnackten, mit Blut beschmierten Mann saßen die 2 Funktionshäftlinge. Claire stand daneben mit der Spritze in der Hand. Claire kniete sich auf den Mann, der immer noch gewaltsam mit den beiden um sich stieß, und stach ihm die Spritze hinein. Angeklagter Claire, was haben Sie zu diesen Beschuldigungen zu sagen? Von dem hier erwähnten Fall weiß ich nichts. Ist Ihnen der Zeuge bekannt? Herr Vorsitzender, wichtig ist, dass ich diesen Zeugen gar nicht kenne. Und ich kenne sonst jeden Häftling, der im Leichenkommando beschäftigt war. Befanden sich zwischen den Getöteten auch Kinder? Im Frühjahr 1943, da wurden einmal über 100 Kinder getötet. Wer führte die Tötung aus? Die Tötung wurde von den Sanitätsdienstgraden Hantel und Schärpe durchgeführt. Herr Zeuge, können Sie die genaue Zahl der getöteten Kinder angeben? Es waren 119 Kinder.

9. März 1943. Was für Einrichtungen enthielt die Zelle? Es befand sich dort nur ein Holzkasten mit einem Kübel. Nach welchen Anordnungen wurden die Häftlinge dort eingeschlossen? Auch hier galt die Strafe entweder nächtliche Einsperrung oder Einsperrung auf längere Zeit. Und auch hier wurde Einsperrung mit Kostentzug praktiziert. Herr Zeuge, welcher Bestrafung wurden Sie unterzogen? Ich verbrachte dort 2 Nächte. Wollen Sie uns den Verlauf beschreiben? Um 9 Uhr abends hatte ich mich in Block 11 zu melden, zusammen mit 38 anderen Häftlingen. Der Blockälteste meldete den diensthabenden Blockführer den Zellenstand. Dann führte er uns in den Keller, wo er uns in Zelle 20 einschloss. Um 10 Uhr war die Luft schon stickig geworden. Wir standen eng aneinander gedrängt. Man konnte weder sitzen noch liegen. Bald erreichte die Temperatur eine solche Höhe, dass wir anfingen, unsere Jacken und Hosen auszuziehen. Gegen Mitternacht konnte man nicht mehr stehen. Einige sackten zusammen, die anderen hingen einander. Die meisten wurden unruhig, stießen einander und verfluchten sich gegenseitig. Die Gerüche, die die erstickten Menschen von sich gaben, vermischten sich mit dem Gestank aus dem Kübel. Die Schwächeren wurden zertreten, die Stärkeren führten einen Kampf um einen Platz an der Tür, wo ein bisschen Luft durchkam. Wir schrien und schlugen an die Tür. Wir stemmten uns dagegen, doch sie gab nicht nach. Ab und zu wurde draußen das Guckloch geöffnet und der wachthabende Schließer sah zu uns hinein. Um 2 Uhr nachts haben die meisten das Bewusstsein verloren. Am Morgen nach der Öffnung um 5 Uhr zog man uns heraus, legte uns auf den Korridor. Alle waren wir nackt. Von 39 waren noch 19 am Leben. Von den 19 wurden 6 in den Krankenbau abtransportiert, wo weitere 4 starben. Ich gehörte dem Leichenkommando an, das die Hungerzellen zu räumen hatte. Oft waren Tote dabei, die am Gesäß und an den Schenkeln angebissen waren. Diejenigen, die es am längsten ausgehalten hatten, waren manchmal ohne Finger. Ich fragte den Bunker Jakob, der überall die Aufsicht führte, wie kannst du das ertragen? Da sagte er, gelobt sei, was hart macht. Mir geht es gut. Ich esse die Rationen von denen da drin. Ihr Tod rührt mich nicht. Dies alles rührt mich so wenig, wie es den Stein rührt in der Mauer. Am 3. September 1941 wurden im Bunkerblock die ersten Versuche von Massentötungen durch das Gas Zyklon B vorgenommen. Sanitätsdienstgrade und Wachmannschaften führten etwa 850 sowjetische Kriegsgefangene sowie 220 kranke Häftlinge in den Block 11. Nachdem man sie in die Zellen geschlossen hatte, wurden die Fenster mit Erde zugeschüttet. Dann wurde das Gas durch die Lüftungslöcher eingeworfen. Am nächsten Tag wurde festgestellt, dass einige noch am Leben waren. Infolgedessen schüttete man eine weitere Portion Zyklon B ein. Am 5. September wurde ich zusammen mit 20 Häftlingen der Strafkompanie sowie einer Reihe von Pflegern in den Block 11 befohlen. Es wurde uns gesagt, dass wir zu einer besonderen Arbeit anzutreten hätten und bei Todesstrafe niemandem von dem, was wir dort sahen, berichten dürften. Es wurde uns auch eine vergrößerte Ration nach der Arbeit versprochen. Wir erhielten Gasmasken und mussten die Leichen aus den Zellen holen.

Teils kamen sie als Lastwagentransport direkt von der Fabrik oder sie liefen per Bahn über Wehrmachtsfrachtbriefe. Erinnern Sie sich an angegebene Mengen? Es kamen 14 bis 20 Kisten auf einmal an. Wie oft trafen nach Ihrer Berechnung die Transporte ein? Mindestens einmal wöchentlich. Im Jahre 1944 mehrmals in der Woche. Da mussten auch die Lastwagen der Fahrbereitschaft des Lagers herangeholt werden. Wie viele Büchsen waren in einer Kiste enthalten? Eine Kiste enthielt 30 Büchsen à 500 Gramm. Haben Sie Preisangaben gesehen? Der Preis per Kilo war 5 Reichsmark. Wie viele Büchsen wurden für eine Vergasung benötigt? Für 2000 Menschen in einer Kammer wurden etwa 16 Büchsen verbraucht. Das Kilo zu 5 Mark macht 40 Mark. Angeklagter Mulka, als Lageradjutant unterstand Ihnen auch die Fahrbereitschaft. Hatten Sie da Fahrbefehle auszuschreiben? Ich habe keine solchen Befehle geschrieben. Damit hatte ich nichts zu tun. Wussten Sie, was Anforderungen vom Material zur Umsiedlung bedeuteten? Nein. Angeklagter Mulka, das Gericht ist im Besitz von Fahrbefehlen zum Transport vom Material zur Umsiedlung. Dieses Dokument ist von Ihnen unterschrieben. Es mag sein, dass ich den einen oder den anderen Befehl einmal abzeichnen musste. Haben Sie nicht erfahren, dass Material zur Umsiedlung aus dem Gas Zyklon B bestand? Wie ich bereits äußerte, war mir dies nicht bekannt. Von wem wurden die Anforderungen dieses Materials ausgegeben? Sie liefen durch Fernschreiben ein und wurden an den Kommandanten oder den Schutzhaftlagerführer weitergeleitet. Von dort gelangten sie an den Chef der Fahrbereitschaft. Und erstand der nicht Ihnen? Nur disziplinar. Lag es nicht in Ihrem Interesse zu erfahren, wozu die Lastwagen der Fahrbereitschaft eingesetzt wurden? Es war mir ja bekannt, dass sie zur Materialverfrachtung benötigt wurden. Wurden auch Häftlinge in den Lastwagen transportiert? Davon weiß ich nichts. Zu meiner Zeit gingen die Häftlinge zu Fuß. Angeklagter Mulka, es befindet sich in unserer Hand ein Schriftstück, in dem die Rede ist von der erforderlichen, dringenden Fertigstellung der neuen Krematorien mit dem Hinweis, dass die damit beschäftigten Häftlinge auch sonntags zu arbeiten hätten. Dieses Schreiben ist von Ihnen unterzeichnet. Ja, das muss ich wohl diktiert haben. Wollen Sie immer noch behaupten, dass Sie nichts von den Massentötungen gewusst haben? Alle meine Einlassungen entsprechen der Wahrheit. Wir haben als Zeugen einberufen den ehemaligen Werkstattleiter der Fahrbereitschaft des Lagers. Herr Zeuge, wie viele Wagen gab es da? Die Lastwagenstaffel bestand aus 10 schweren Fahrzeugen. Von wem erhielten Sie die Fahrbefehle? Vom Fahrbereitschaftschef. Von wem waren die Fahrbefehle unterschrieben? Das weiß ich nicht. Herr Zeuge, wozu wurden die Lastwagen eingesetzt? Zum Abholen von Frachten und zum Häftlingstransport. Wohin wurden die Häftlinge transportiert? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Haben Sie an den Transporten teilgenommen? Ich musste da mal mitfahren als Ersatz. Mhm. Wohin fuhren Sie? Ins Lager rein, wo Sie da ausgesucht wurden und was da so war. Wohin fuhren Sie dann mit den Menschen? Bis zum Lagerende. Da war ein Birkenwald. Da wurden die Leute abgeladen. Wohin gingen die Menschen? In ein Haus rein. Dann habe ich nichts mehr gesehen. Was geschah mit den Menschen? Das weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei. Erfuhren Sie nicht, was mit den Menschen geschah? Die wurden wohl verbrannt an Ort und Stelle. Herr Zeuge, Sie gehörten den Fahrern der Sanitätswagen an, in denen das Blausäurepräparat Zyklon B zu den Gaskammern gefahren wurde.

Gegenüber waren die Außenzäune mit Wachtürmen. Dahinter breiteten sich offene Felder aus. Wie groß war der Auskleideraum? Etwa 40 Meter lang. 12 bis 15 Stufen führten hinab. Er war etwas mehr als 2 Meter hoch. In der Mitte stand eine Reihe von Tragpfeilern. Wie viele Menschen auf einmal wurden hinabgeführt? 1000 bis 2000 Menschen. Wussten die Menschen, was ihnen bevorstand? Über der schmalen Treppe waren Tafeln angebracht. Da stand in verschiedenen Sprachen Bade- und Desinfizierungsraum. Das klang beruhigend und beschwichtigte viele, die noch misstrauisch waren. Oft sah ich Menschen froh hinuntergehen und Mütter scherzten mit ihren Kindern. Brach nie Panik aus zwischen den vielen Menschen im engen Raum? Es ging alles sehr schnell und effektiv. Das Kommando zum Auskleiden wurde gegeben und während die Menschen sich noch ratlos umsahen, half das Sonderkommando ihnen schon beim Abnehmen der Kleider. An den Seiten waren Bänke aufgestellt mit nummerierten Haken darüber. Und es wurde wiederholt gesagt, dass Kleidungsstücke und Schuhe zusammengebunden aufzuhängen seien und dass jeder sich die Nummer seines Hakens zu merken habe, damit nach der Rückkehr aus dem Bade kein Durcheinander entstehe. In dem grellen Licht kleideten sich die Menschen aus, alte und junge, Männer, Frauen, Kinder. Warfen sich diese vielen Menschen niemals auf ihre Bewacher? Nur einmal hörte ich, wie einer rief, sie wollen uns umbringen, aber da antwortete schon ein anderer, das ist unmöglich, niemals kann so etwas geschehen, verhaltet euch ruhig. Und wenn Kinder weinten, dann wurden sie von ihren Eltern getröstet und man schäkerte und spielte mit ihnen, während sie in den angrenzenden Raum getragen wurden. Wo lag der Eingang zu diesem Raum? Am Ende der Auskleidungshalle. Es war eine dicke Eichentür mit einem Guckloch und einem Radgriff zum Zuschrauben. Wie lange dauerte das Auskleiden? Etwa 10 Minuten. Dann wurden alle in den anderen Raum gedrängt. Musste nie Gewalt angewendet werden? Die Leute vom Sonderkommando riefen schnell, schnell, das Wasser wird kalt und es wurde wohl auch gedroht und geschlagen oder einer der Wachleute gab einen Schuss ab. War der andere Raum durch Duschen getarnt? Nein, da war nichts. Wie groß war dieser Raum? Kleiner als der Auskleideraum, etwas mehr als 30 Meter lang. Aber wenn tausend und mehr Menschen in einem solchen Raum zusammengedrängt wurden, dann muss es doch zum Aufruhr kommen. Da war es zu spät. Die letzten wurden hineingepresst und die Tür wurde zugeschraubt. Herr Zeuge, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Menschen dies alles mit sich geschehen ließen? Angesichts dieses Raumes mussten Sie doch wissen, dass Ihr Ende bevorstand. Es kam kein einziger heraus, um darüber berichten zu können. Was zeigte sich den Menschen in diesem Raum? Da waren Betonwände mit einzelnen Ventilklappen. In der Mitte waren die Tragpfeiler und rechts und links davon standen je 2 Säulen aus perforiertem Eisenblech. Auf dem Fußboden waren Abflussgatter, auch hier brannte starkes Licht. Was war von den Menschen zu hören? Sie schrien jetzt und schlugen an die Tür, aber es war nicht viel zu hören. Da war solch ein Summen von den Ofenräumen. Was war durch die Türluke zu sehen? Die Menschen drängten sich an die Tür und kletterten an den Säulen hoch. Dann kam das Ersticken, als das Gas eingeworfen wurde. Das Gas wurde oben in die Blechsäulen eingeworfen. Innerhalb der Säulen verlief eine spiralenförmige Rinne, in der sich die Masse verteilte. In der feuchten, erhitzten Luft entwickelte sich das Gas schnell und drang durch die Öffnung. Wie lange dauerte die Wirkungszeit des Gases, bis der Tod eintrat? Das hing von der Menge des Gases ab. Oft wurde aus Ersparnisgründen nicht genügend eingeworfen, sodass die Tötung bis zu 5 Minuten dauern konnte. Was war die unmittelbare Wirkung des Gases? Es weckte Schwindel und starke Übelkeit und lähmte die Atmungsfunktion. Wie lange stand der Raum unter Gas? 20 Minuten. Dann wurden die Entlüftungsapparate eingeschaltet und das Gas herausgepumpt. Nach 30 Minuten wurden die Türen geöffnet. Nur zwischen den Leichen war noch in kleinen Mengen Gas vorhanden und verursachte einen Reizhusten. Deshalb mussten die Leute vom Räumungskommando Gasmasken tragen. Herr Zeuge, sahen Sie den Raum nach der Öffnung? Ja.

Ich wurde als Untersuchungsrichter angefordert, weil ausgehende Pakete, die kiloweise Gold enthielten, beschlagnahmt worden waren. Ich ermittelte, dass es sich um Zahngold handelte. Nachdem ich das Gewicht einer einzelnen Plombe errechnet hatte, kam ich zu der Erkenntnis, dass Tausende von Menschen notwendig waren, um einen solchen Klumpen Gold herzugeben. Wurde denn damals von außen ein Richter einberufen, der Vorgänge im Lager zu untersuchen hatte? Irgendwo lebten noch Vorstellungen von einem Rechtsstaat fort. Der Kommandant wollte die Korruption im Lager bekämpfen. Bei meinem Besuch beklagte er sich, dass seine Leute der schweren Arbeit charakterlich oft nicht gewachsen seien. Er führte mich dann zu den Verbrennungsöfen, wo er mir die Einzelheiten erklärte. Drinnen in den Heizräumen war alles spiegelblank geputzt. Nichts deutete darauf hin, dass Menschen hier verbrannt wurden. Nicht einmal ein Stäubchen lag von ihnen auf der Ofenarmatur. In der Wachtstube saßen die Mannschaften halb betrunken auf den Bänken und in den Waschräumen standen ausgesucht hübsche Häftlingsmädchen und Bucken an einem Herd Kartoffelpuffer für die Männer, die sich von ihnen bedienen ließen. Als ich die Spinde der Leute untersuchte, ergab sich, dass diese vollgeladen war mit Reichtümern. Als Richter erhob ich damals Anklage auf Raub. Einige wurden verhaftet und abgeurteilt. Wie ging eine solche Anklage vor sich? Es war ein Scheinprozess. Weiter nach oben hin konnte nicht verhaftet werden. Und auf vielfachen Mord war in diesem Fall keine Anklage möglich. Sahen Sie als Untersuchungsrichter keine andere Möglichkeit, Ihre Erkenntnisse zu veröffentlichen? Vor welchem Gerichtshof hätte ich denn Klage erheben können? Über die Mengen der Getöteten und über die von den höchsten Verwaltungsstellen übernommenen Werte? Ich konnte doch kein Verfahren gegen die höchste Staatsführung einleiten. Konnten Sie nicht auf andere Weise eingreifen? Ich wusste, dass niemand mir geglaubt hätte. Ich wäre hingerichtet oder im besten Fall als geistesgestört eingesperrt worden. Ich dachte auch an Flucht über die Grenze, aber ich zweifelte, ob man mir dort glauben würde. Und ich fragte mich, was geschehen würde, wenn man mir glaubte. Und wenn ich verhört werden sollte gegen mein eigenes Volk. Ich konnte mir nur denken, dass man dieses Volk vernichten würde für seine Taten. So blieb ich. Herr Zeuge, es wird berichtet von einem Aufstand des Sonderkommandos. Wann fand dieser Aufstand statt? Am 6. Oktober 1944. Das Kommando sollte an diesem Tag von den Wachmannschaften liquidiert werden. War dies dem Kommando vorher bekannt? Alle wussten, dass sie umgebracht werden sollten. Lange vorher schon hatten sie sich durch Häftlinge, die in den Rüstungsbetrieben arbeiteten, Büchsen mit Ekrasit besorgt. Der Plan war, die Wachposten unschädlich zu machen, die Krematorien zu sprengen und zu fliehen. Doch das Krematorium, in dem die Sprengbomben verwahrt lagen, wurde früher als erwartet ausgehoben und die Leute sprengten sich selbst in die Luft. Es kam noch zum Kampf, doch alle wurden überwältigt. Mehrere hundert lagen hinterm Birkenwäldchen. Sie lagen auf dem Bauch und die Männer der politischen Abteilung töteten sie durch Kopfschüsse. Wer von den Angeklagten war dabei? Boga war der Leitende. Wurde das Krematorium durch die Sprengung vernichtet? Durch die Sprengung von 4 Pulverfässern explodierte das ganze Gebäude und brannte nieder. Was geschah mit den übrigen Krematorien? Sie wurden kurze Zeit später vom Lagerpersonal selbst gesprengt, da die Front näher rückte. Frau Zeugin, halten Sie es für möglich, dass der Adjutant des Lagerkommandanten nicht über die Vorgänge in den Krematorien unterrichtet war? Ich halte es für unmöglich. Jedem der 6000 Mitglieder des Personals, die im Lager arbeiteten, waren die Vorgänge bekannt. Und jeder leistete auf seinem Posten, was für das Funktionieren des Ganzen geleistet werden musste. Des Weiteren wusste jeder Zugführer, jeder Weichensteller, jeder Bahnhofsbeamte, der mit der Verfrachtung der Menschen zu tun hatte, was im Lager geschah. Jede Telegrafistin und Stenotypistin, an denen die Deportationsbefehle vorbeiliefen, wusste davon. Jeder Einzelne in den 100 und 1000 Amtsstellen, die mit den Aktionen beschäftigt waren, wusste, worum es ging. Wir protestieren gegen diese Behauptungen, die vom Hass diktiert sind. Niemals kann Hass eine Grundlage bilden für die Beurteilung der hier zur Sprache geführten Einzelheiten. Ich spreche frei von Hass. Ich hege gegen niemanden den Wunsch nach Rache. Ich stehe gleichgültig vor den einzelnen Angeklagten und gebe nur zu bedenken, dass sie hätten ihr Handwerk nicht ausführen können ohne die Unterstützung von Millionen anderen. Hier steht nur zur Diskussion, was bewiesenerweise unseren Mandanten vorgehalten werden kann. Vorwürfe allgemeiner Art bleiben belanglos. Vor allem Vorwürfe, die sich gegen eine ganze Nation richten, die während der hier zu erörternden Zeit in einem schweren und aufopfernden Kampf stand. Ich bitte nur darauf hinweisen zu dürfen, wie dicht der Weg mit Zuschauern gesäumt war, als man uns aus unseren Wohnungen vertrieb und in die Viehwagen lud. Die Angeklagten in diesem Prozess stehen nur als Handlanger ganz am Ende. Andere sind über ihnen, die vor diesem Gericht nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Einige sind uns hier begegnet, als Zeugen. Diese leben unbescholten. Sie bekleiden hohe Ämter. Sie vermehren ihren Besitz und wirken fort in jenen Werken, in denen die Häftlinge von damals verbraucht wurden. Frau Zeugin, können Sie uns aus Ihrer Sicht sagen, wie hoch Sie die Zahl der im Lager getöteten Menschen schätzen? Von den 9.600.000 Verfolgten, die in den Gebieten lebten, die ihre Verfolger beherrschten, sind 6 Millionen verschwunden. Und es ist anzunehmen, dass die meisten von ihnen vorsätzlich vernichtet wurden. Wer nicht erschossen, erschlagen, zu Tode gefoltert oder vergast wurde, kam um an Überarbeitung, Hunger, Seuchen und Elend. Allein in diesem Lager sind über 1 Million Menschen ermordet worden. Um aber die Gesamtzahl der unbewaffneten Opfer in diesem Ausrottungskrieg zu ermessen, müssen wir den 6 Millionen aus rassischen Gründen getöteten, 3 Millionen erschossene und verhungerte sowjetische Kriegsgefangene hinzufügen, sowie 10 Millionen Zivilisten, die in den besetzten Ländern umkamen. Selbst wenn wir alle die Opfer aufs Tiefste beklagen, so ist unsere Aufgabe hier, Übertreibungen und von bestimmter Stelle gelenkten Beschmutzungen entgegenzuwirken. Nicht einmal die Zahl von 1 Million Toten lässt sich im Zusammenhang mit diesem Lager bestätigen. Nur die Tötung von einigen Hunderttausend hat Beweiskraft. Die meisten der genannten Gruppen gelangten nach dem Osten. Und als Ermordete können nicht solche zählen, die als Banden aufgegriffen und liquidiert wurden oder die als Überläufer in den feindlichen Armeen fielen. Es wird uns in diesem Prozess nur allzu deutlich, welche politischen Absichten hier die Aussagen bestimmten, die untereinander zu verhandeln, die Zeugen reichlich Gelegenheit hatten. Dies ist eine bewusste und gewollte Missachtung und Kränkung der Toten des Lagers und der Überlebenden, die sich bereit gefunden haben, hier als Zeugen auszusagen. In einem solchen Verhalten der Verteidigung wird offensichtlich die Fortsetzung jener Gesinnung demonstriert, die die Angeklagten in diesem Prozess schuldig werden ließ. Dies soll hier mit Nachdruck und mit aller Deutlichkeit festgestellt werden. Angeklagter Mulka, wollen Sie uns jetzt nicht sagen, was Sie im Zusammenhang mit den Vernichtungsaktionen gewusst und angeordnet haben? Ich habe nichts Diesbezügliches angeordnet. Haben Sie nichts von den Vernichtungsaktionen erfahren? Erst gegen Ende meiner Dienstzeit. Ich kann heute sagen, dass ich von Abscheu erfüllt war. Wenn Sie so von Abscheu erfüllt waren, warum haben Sie sich dann nicht geweigert, daran teilzunehmen? Ich war Offizier und kannte das Militärstrafgesetz. Sie waren kein Offizier. Doch. Ich war Offizier. Sie waren kein Offizier. Sie haben einem uniformierten Mordkommando angehört. Hier wird meine Ehre angegriffen. Angeklagter Mulka, es handelt sich um Mord. Wir waren davon überzeugt, dass es bei diesen Befehlen um die Erreichung eines versteckten Kriegszieles ging. Herr Präsident, ich bin darunter fast seelisch zerbrochen. Ich wurde so krank davon, dass ich ins Lazarett eingeliefert werden musste. Aber das muss ich hier betonen, dass ich alles nur von außen sah. Und dass ich meine Finger aus der Sache hielt. Hohes Gericht. Ich war gegen diese ganze Angelegenheit. Ich wurde selbst ein Verfolgter des Systems. Ach, was geschah Ihnen denn? Ich wurde verhaftet, nachdem ich mich defätistisch geäußert hatte. 3 Monate saß ich in Haft. Nach meiner Freilassung geriet ich in die Terrorangriffe des Feindes. Viele konnte ich damals noch retten.